بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد meine geehrten Geschwister, hier sind wir nun und warten auf unseren ehrenvollen Gast. Hier sind wir nun und warten, dass unser Gast zu uns kommt und sich wohlfühlt bei uns. Hier sind wir voller Erwartung auf unseren Gast, den Ramadan. Schon bald ist ein Jahr wieder vergangen und wir müssen uns fragen, wie wollen wir unserem Gast begegnen? In welchem Zustand wollen wir unserem Gast hereinbeten? Unser Gast, der uns letztes Jahr mit vollem Iman und Liebe zur Religion verließ, wie wollen wir ihm begegnen? Wie viel Koran haben wir seither gelesen? Wie viele freiwillige Gebete haben wir seither verrichtet? Wie viele Tage haben wir seither gefastet? Haben wir schon das nachgeholt, was wir verpasst hatten? Haben wir Allah subhanahu wa ta'ala oft genug erwähnt, so wie wir in Ramadan erwähnt haben? Und wenn du glaubst, du hast nicht genug getan, dann hast du jetzt die Gelegenheit, damit anzufangen. Fange jetzt an, bereite dich jetzt auf den Ramadan vor, bereite dich jetzt auf deinen ehrenvollen Gast vor. Subhanallah, stell dir vor, ein Präsident oder ein König oder ein Gelehrter, irgendein gesegneter Gast kommt zu dir, nur für ein paar Stunden zu Besuch. Wie würdest du dich da vorbereiten? Du würdest schauen, dass alles sauber ist. Du würdest schauen, dass du genug hast. Du würdest gehen und einkaufen, falls du nicht genug hast. Du würdest schauen, dass du auch genug Kraft hast dafür, für den Besuch. Du würdest alles Mögliche tun, dass dieser Gast sich bei dir wohlfühlt. Dann mach das auch für den Ramadan, den Ehrengast, der nur einmal im Jahr kommt. Bereite dich auf ihn vor, säubere dein Inneres und Äußeres. Fang an, mehr Koran zu lesen. Fang an, mehr freiwillig zu fasten. Fang an, mehr freiwillig zu beten. Und sprich nur Gutes. Subhanallah. Erwähne Allah viel und versuche, leerem Gerede aus dem Weg zu gehen. Hör dir Vorträge an über das Fasten und über die Regeln darüber oder lies Bücher darüber und schau dir an, was für Besonderheiten der Ramadan hat, wie dieser Hadith zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer Ramadan mit festem Glauben und überzeugter Erwartung auf Allahs Belohnung fastet, dem wird vergeben, was er vorher an Sünden erbrachte. Subhanallah. Und in einer anderen Überlieferung, wer anstatt Fasten, wer im Ramadan steht. Und das steht nicht im Widerspruch, beides zusammen. Wer Ramadan fastet und steht mit festem Glauben, mit Iman und mit überzeugter Erwartung auf Allahs Belohnung, dem wird vergeben, was er vorher an Sünden gebracht hat. Überlieferung ist bei Bukhari. Und das Fasten, meine geehrten Brüder, das Fasten im Monat Ramadan ist uns eine Pflicht, wie Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran sagt, O ihr Gläubigen, euch ist das Fasten vorgeschrieben, wie es den Leuten vor euch vorgeschrieben war. Warum, ja Allah, ist das vorgeschrieben? Damit wir ein bisschen hungern, damit wir abnehmen, damit wir uns fühlen, wie die Armen sich fühlen? Nein, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, auf dass ihr gottesfürchtet werdet. Auf dass wir in dieser Tat Gottesfürcht finden. Auf dass wir durch diese Tat gottesfürchtig werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns gottesfürchtig machen. Es ist eine Pflicht, die uns aber Allah subhanahu wa ta'ala näher bringt, subhanallah. Allah sagt selbst in einem heiligen Hadith, mein Diener nähert sich mir mit nichts mehr als das, was ich ihm zur Pflicht gemacht habe. Subhanallah. Du kannst Allah subhanahu wa ta'ala am nähersten kommen, wenn du die Pflichten, die er dir auferlegt hat, machst, subhanallah, wie das Fasten. Subhanallah. Und das Fasten, meine geehrten Brüder, ist eines der meistbelohnten Taten nach dem Gebet. Wie Allah subhanahu wa ta'ala selbst sagt in einem heiligen Hadith, jede Handlung des Sohn Adams gehört ihm selbst, außer das Fasten. Es ist mein und ich werde ihn dafür entlohnen. Die Gelehrten sagen hier, jeder hat seine Belohnung, aber das Fasten ist nicht vorgeschrieben. Das gibt Allah subhanahu wa ta'ala, wie er will. Bis zu 700, bis zu mehrfache anderen. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam weiter, das Fasten ist ein Schutz. Wenn einer von euch fastet, soll er weder obszön noch laut sprechen. Und wenn ihn jemand beleidigt oder herausfordert, dann soll er sagen, ich faste. Bei dem in dessen Hand die Seele Mohammeds ist, der Atem, wahrlich, der Atem desjenigen, der fastet, ist bei Allah angenehmer als der Duft von Moschus, als der Duft der besten Düfte, den du kennst im Diesseits. Jeglicher Duft, den du gerochen hast, der Atem von einem Fastenden, auch wenn er für dich stinkend ist, ist der beste bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Fastende hat zweimal freut er sich. Wann? Einmal, wenn er sein Fasten bricht. Und einmal, wenn er Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er seinem Herrn gegenübersteht, hat er seine Freude am Fasten. Dies überliefert Bukhari im Muslim. Und in einer anderen Überlieferung heißt das von Abu Huraira, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Fasten ist für den Menschen ein Schutz. Das Fasten ist für den Menschen ein Schutz. So soll er, während er fastet, weder Schändlichkeiten noch Torheiten, also Dummheiten, begehen. Und wenn jemand ihn zum Zweikampf auffordert oder beschimpft, so soll er zweimal sagen, ich faste. Dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, ich schwöre bei dem, in dessen Hand mein Leben ist, dass der Geruch aus dem Mund eines Fastens bei Allah besser ist als Moschus. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in einem heiligen Hadith, angeknüpft daran, er, der Fastende, stellt meinetwegen sein Essen und sein Trinken sowie seine Begierde ein. Wegen mir macht er das. Das Fasten ist mir gewidmet und ich belohne entsprechend und jede Tat wird gleichermaßen zehnfach belohnt. Das ist bei Bukhari überliefert. Subhanallah. Wenn du fastest, Allah gibt deinen Lohn dir. Allah gibt dir sowieso deinen Lohn. Von wem kriegst du sonst deinen Lohn? Subhanallah. Aber Allah betont diese Sache extra. Für jede, wenn du das machst, 10. Wenn du das machst, 20. Wenn du das machst, 30. Aber sag Fasten? Fasten gibt es keine Grenzen, sagt er. Fasten gebe ich, wie viel ich will. Warum? Weil du aufhörst zu essen, weil du aufhörst zu trinken, weil du deine Begierden unter Kontrolle hältst. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich werde es belohnen und mindestens ist eine gute Tat das Zehnfache. Subhanallah. Das sind einige der bekanntesten Hadithe bezüglich Fasten und dessen Lohn. Doch im Ramadan, bezüglich Ramadan gibt es mehr. Abu Huraira radiallahu an berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Ramadan kommt oder in einer anderen Überlieferung von Ramadan beginnt, werden die Tore des Himmels geöffnet, die Tore des Höllenfeuers geschlossen und die Satane in Ketten gefesselt. Die Satane werden gefesselt, subhanallah. Subhanallah, die Tore des Paradieses werden geöffnet. Die Gelehrten sagen, wegen diesen Hadith und anderen, als ein Beweis, dass die Tore des Paradieses das ganze Jahr über geschlossen sind und nur im Ramadan geöffnet werden. Und die Tore des Höllenfeuers sind das ganze Jahr über geöffnet und nur im Ramadan werden sie geschlossen. Subhanallah. Was für ein Segen ist das für die Muslime? Was für ein Segen, was für ein schöner Monat ist das? Und nicht nur das, die Schayatine, die Großen, die Gewaltigen, die Starken, die dich ablenken, die dich wegbringen von guten Taten zu schlechten Taten hinbringen, die werden gefesselt. Die haben keine Chance, die werden eingesperrt, die werden gefesselt, subhanallah. Die haben keine Chance. Der Einzige, der bleibt, ist dein Begleiter, der jeder hat, der dich zum Schlechten ruft. Aber dann ist es nur noch 1 gegen 1. Da wirst du das inshallah schaffen. Weil die Tore des Paradieses sind offen. Der Segen kommt herab und die Tore des Höllenfeuers sind geschlossen, subhanallah. Subhanallah, was für ein gesegneter Monat. Was für ein schöner Monat. Was für ein schöner Gast. Möge Allah uns Ramadan erreichen lassen. Doch selbst im Ramadan, meine geehrten Brüder, gibt es einige, die sich ablenken lassen von der Dunya, die sich in ihren Bann ziehen lassen von der Anbetung Allahs fernhalten. Es gibt Leute, sie beten nicht und sie fasten nicht in Ramadan. Und es gibt Leute, sie fasten und sie beten nicht, subhanallah. Ganzen Tag sitzen sie vor dem Fernseher. Ganzen Tag sitzen sie vor ihren Spielzeugen. Ganzen Tag sitzen sie vor ihrem Computer oder vor ihrem Handy und machen die ganze Zeit, sind sie da drin. Sagen, ich faste, ich kann nichts machen, ich muss mich ausruhen. Subhanallah. Dieser Monat ist nicht dazu gedacht. Dieser Monat ist dazu gedacht, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Dieser Monat ist dazu gedacht, dass du gute Taten verrichtest, viele gute Taten verrichtest und subhanallah, viel Koran ist. Yani anstatt sie viel Koran lesen, viel beten und viel Allah gedenken, machen sie diese Schändlichkeiten. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in diesem Ramadan helfen, stark zu sein, damit wir viele Ibadat machen, viel Allah gedenken und uns von Schändlichkeiten entfernen. Denn bedenkt, ein Gast ist und bleibt ein Gast. Der wird irgendwann wieder gehen. Der bleibt nicht ständig, denn ein Gast, das ist im Namen enthalten, er wird wieder gehen, subhanallah. Deswegen sollten wir uns auf ihn gut vorbereiten und ihm unsere volle Aufmerksamkeit schenken und ihn dann würdig seiner wieder verabschieden. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, weit entfernt soll jemand sein, oder in einer anderen Überlieferung, möge Allah seine Nase auf den Boden schleifen. Für wen? Für denjenigen, der Ramadan erreicht und ihm nicht vergeben wird. Subhanallah. Wisst ihr, was dieser Hadith bedeutet? Ja, du hast eigentlich nur 99% Chance, dass dir vergeben wird. Oder sagen wir 90%. Wird er vergeben, auf jeden Fall. Außer du willst nicht. Außer du fastest und du betest nicht. Und du machst schlechte Taten. Oder du betest nicht, du fastest nicht. Du hast Ramadan ist für dich wie jeder andere Monat. Subhanallah. In dem Monat, wo die Tore geöffnet sind, für dich ist der Monat wie jeder andere Monat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, pass auf, dass Ramadan zu dir kommt und er geht wieder und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir nicht vergeben. Was für eine Schande, was für ein Verlust Was für eine Trauer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ramadan erreichen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Allahumma billighna Ramadan. Allahumma billighna Ramadan. Allahumma billighna Ramadan.